Einheit 15. C. Übung 2b. Hallo Sevil, wie geht's? Danke, gut. Seitdem ich Frühschicht habe, bin ich aber immer müde. Ich kann einfach nicht früh ins Bett gehen. Ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee. Ich auch. Die Pause haben wir uns verdient. Ich freue mich schon auf den Feierabend. Hast du morgen frei? Ja, ich will einkaufen gehen. Ich brauche eine neue Jacke. Und abends kommen Freunde zum Essen. Du gehst also mit deinem ersten Geld gleich einkaufen? Naja, vom Brutto ist ja noch ziemlich viel abgezogen worden. Ich habe ca. 1170 Euro netto bekommen. Du bist doch auch in Steuerklasse 1, oder? Ja. Und du weißt ja, ich bin verheiratet und habe ein Kind. Wir verdienen zwar beide das Gleiche, aber ich bekomme ca. 100 Euro im Monat mehr. Jetzt verstehe ich, warum die Steuerklassen in Deutschland so wichtig sind.